Schreien wir nach Parolen an die Wand gegen die rote Pest für ein freies Vaterland. Wir waren 20 klar dagegen, es war schon damals unsere Pflicht, für die Heimat aufzustehen, Verrat gab's für uns nicht. Das Leben kam oft anders und selten wie gedacht. Kompromisse haben wir nie gemacht. Wir werden füreinander sterben, das schwören wir auch vor Gott. Ein Eid auf unsere Fahne, wir halten unser Wort. Alles weil wir Nazis sind. Weil wir noch Nazis sind. Mancher ist gestorben, andere gingen weg. Doch die sind uns egal, die sind in uns weg. Wir sind besser als der Rest und wir holen uns den Sieg. Wir schwören uns immer wieder, dass es kein Rückzug gibt. Wir hauen drauf, geben niemals auf. Alles weil wir Nazis sind. Den Führer treu, im Geiste frei. Alles weil wir Nazis sind. Yeah.